Am 13. März fand im Freilichttheater im Jugendpark in Pyongyang eine Kundgebung der jungen Avantgardisten dazu statt, den Kongress der Malima-Schrittmacher als den der Sieger zu veranstalten. Daran nahmen teil der stellvertretende Vorsitzende des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Cha Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Sitka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes, Jugendliche und Studenten. Auf der Veranstaltung wurde der Appell der Schöpfer des Geistes vom Bezirk Gangwon an die Werktätigen des ganzen Landes verlesen und gab es Reden. Die Redner verwiesen darauf, dass die Jugendlichen an der Spitze des Kampfes für die Durchsetzung der Hinweise der Führer und der Parteipolitik in allen Bereichen ununterbrochen den Heldenmythos des Malima-Zeitalters zu schaffen. Sie betonten, dass sie unter der Führung vom verehrten Marschall Kim Jong-un als Helden des jugendstarken Landes von Paekdusan in die Selbstbiografie der Jugend die Heldentaten schreiben und den Saal des Kongresses der Schrittmacher voller Stolz betreten werden.